Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 8. Ein Waldläufer kommt ins Spiel. Als Frodo wieder zu sich kam, konnte er sich an nichts erinnern, außer an ein Gefühl des Entsetzens. Das letzte Bild in seiner Erinnerung war dieser bösartige, von überall herankriechende Nebel. Danach war es dunkel in seinem Kopf geworden. Plötzlich wusste er, wo er war. Er war eingekerkert, hoffnungslos gefangen in einem Hügelgrab. Flach auf dem Rücken auf einem kalten Stein, die Hände auf der Brust. Langsam verging die Dunkelheit und ein fahles, grünliches Licht war um ihn. Im kalten Schimmer sah er Pippin, Sam und Merry neben sich liegen. Ihre Gesichter waren totenblass und sie waren ganz in Weiß gekleidet. Um sie herum lagen Schätze. Auf ihren Köpfen hatten sie Diademe, goldene Ketten um den Leib und viele Ringe an den Fingern. Aber über ihren drei Hälsen lag ein einziges, nacktes Schwert. Ein langer, dürrer Arm tastete sich vor und seine Finger wanderten auf Sam zu, der ihm am nächsten lag, und zu dem Heft des Schwertes, das auf ihm lag. Köpfe, Hand, Herz und Gebein, kalt der Schlag und der Stein. Nimm es die vom Bette auf, endet nicht der Sonne und des Mondes Lauf. Die Sterne zersplittern im schwarzen Wind und fallen herab und liegen hier blind, bis der dunkle Herrscher hebt seine Hand über tote See und verdorrtes Land. Frodo fühlte sich wie gelähmt, als ob er durch den Gesang tatsächlich zu Stein verwandelt worden wäre. Dann durchzuckte ihn ein wilder Gedanke an Flucht, wenn er nun den Ring aufsetzen würde. Aber was würde dann aus Sam, Merry und Pippin? Er merkte, wie er sich innerlich straffte, gleichsam zum letzten Sprung. Er ergriff ein neben ihm liegendes Schwert, kniete sich hin und mit aller Kraft, die er hatte, hieb er auf den kriechenden Arm in der Nähe des Handgelenks. Und die Hand brach ab. Aber im selben Augenblick zersplitterte auch das Schwert. Hey, Tom Bombadil, Tom Bombadonne, hör den Ruf. Hier, bei Feuer, Mond und Sonne, komm, bei Wasserwald und Flur, steh uns nun zur Seite, komm bei Weide, Schilf und Ried, aus der Not uns Leid. Tom, alter Bombadil, lustiger Gevatter, blaue Jacke hat er an, gelbe Stiefel, gelbe Stiefel hat er. Niemals, niemand ein, denn er ist der Meister. Seine Lieder haben Macht über böse Geister, über böse Geister. Und plötzlich strömte Tageslicht herein. Am Ende der Kammer hatte sich der Fels aufgetan. Und da war Toms Kopf mit Hut und Feder, umrahmt vom Licht der hinter ihm rot aufgehenden Sonne. Raus hier, übler Wicht, in die helle Sonne, schwinde wie der Nebelhauch, heule mit dem Winde, in die Wüstenlande zieh über alle Berge, lass die Grube leer zurück, niemals kehre wieder, sei vergessen und verloren, dunkler als das Dunkel. wo das Tor verschlossen steht, bis die Welt geheilt wird. Zu Frodos großer Freude regten sich die Gefährten bald wieder, streckten Arme und Beine aus, schauten und staunten und glaubten, sie hätten das alles nur geträumt. Tom wählte unter dem Schmuck und den Waffen für jeden Hobbit einen Dolch aus. Alte Messer sind lang genug als Schwerter für Hobbits. Sie sind alt, sagst du, aber sie sind nicht ein bisschen verrostet. Es sind besondere Klingen, lieber Sam. Menschen aus Westernis haben sie geschmiedet. Wenige erinnern sich ihrer, aber einige sind heute noch unterwegs. Söhne vergessener Könige, die in Einsamkeit wandern und sorglose Leute vor bösen Dingen behüten. Es war Zeit aufzubrechen nach all den vergangenen Schrecken. Tom würde sie noch ein paar Meilen begleiten. Er saß auf seinem Pony, dem dicken Plumpel, das sich viel schneller bewegte, als sein Leibesumfang verhieß. So kam der Nachmittag und sie standen schließlich nach langem Ritt auf einem steilen Abhang und sahen die Straße vor sich liegen. Nach 4 Meilen auf dieser Straße kommt ihr zu einem Dorf, Bree unter dem Breeberg. Dort werdet ihr ein altes Gasthaus finden, das zum tänzelnden Pony heißt. Gerstenmann Butterblume ist der brave Wirt. Dort könnt ihr übernachten. Aber du könntest doch wenigstens bis zum Gasthaus mitkommen. Nein, mein lieber Pippin, mein Reich endet hier. Und in meinem Land habe ich noch allerhand zu erledigen. Mein Tun, mein Singen, mein Reden, mein Laufen und eben das Land bewachen. Und außerdem... Wartet Goldbeere auf dich. Wie recht du hast, Mary. Dann lass dir danken für alles, Meister. Denkt an eure Schwerter. Vor allem an dich werden wir denken, Tom Bombadil. Meister. Und an Goldbeere. Lebt wohl. Komm, dicker Plumpel, trage mich schnell heim. Dong, long, dongelong, Leute, laute Lillo, Leute, laute Lillo, Tom, bom, toller Tom. Das Pony ist ein gutes Wirtshaus. Es wird ziemlich wie daheim sein. Tut nicht zu sehr, als ob ihr zu Hause wärt. Und bitte denkt dran, ihr alle, dass der Name Beutlin nicht erwähnt werden darf. Ich bin Herr Unterberg. Wenn ein Name genannt werden muss. Weit unten an der großen Straße von Bree befand sich das große Gasthaus zum tänzelnden Pony. Der Wirt Butterblume war eine wichtige Person. Sein Haus war der Treffpunkt der Arbeitsscheuen, Geschwätzigen und Neugierigen unter den großen kleinen Bewohnern. Und das Stammlokal der Waldläufer und anderer Wanderer. Im Gastzimmer saßen die unterschiedlichsten Leute, Zwerge, Hobbits und Menschen. Man war laut und mitteilsam und sprach von fernen Ereignissen, Unruhen und Friedlosigkeit. Pippin versuchte, witzige Anekdoten zum Besten zu geben. Sam staunte über die lauten Menschen. Plötzlich merkte Frodo, dass ein ungewöhnlich aussehender, wettergegerbter Mann, der im Dunkeln an der Wand saß, sehr aufmerksam den Hobbit-Unterhaltungen lauschte. Herr Butterblume, wer ist denn das? Den habt ihr mir nicht vorgestellt. Der? Das weiß ich selbst nicht genau. Er ist einer von den Waldläufern. Redet selten. Verschwindet, kommt wieder. Seinen richtigen Namen habe ich nie gehört. Aber hier in der Gegend ist er als Streicher bekannt. Aber seht doch, er winkt euch zu. Ja. Na, da werde ich ihn mir mal ansehen. Ich werde Streicher genannt. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Unterberg. So war doch Ihr Name, oder? Ist. Nun, Herr Unterberg, an eurer Stelle, aber so setzt euch doch. Also ich an eurer Stelle würde verhindern, dass eure jungen Freunde zu viel reden. Wir sind hier nicht im Auenland. Es sind sonderbare Leute unterwegs. Frodo erwiderte seinen Blick, sagte aber nichts. Seine Aufmerksamkeit wandte sich Pippin zu, der jetzt drastisch von Bilbos Abschiedsfest und dem Feuerwerk zu erzählen begann. Schon näherte er sich Bilbos erstaunlichem Verschwinden. Ihr solltet lieber rasch etwas tun, Herr Unterberg. Frodo stand sofort auf, sprang auf einen Tisch, begann zu reden und dann zu singen. Die Nase gleitet fort und fort. Und damit war die Aufmerksamkeit von Pippin abgelenkt. Später winkte ihm Streicher ins Kaminzimmer und schloss die Tür. Er sprach von Ratschlägen und wichtigen Hinweisen, verlangte aber eine Belohnung dafür. Frodo fürchtete, einem Erpresser in die Hände gefallen zu sein. Was meint ihr damit? Ihr müsst mich so lange mitnehmen, bis ich euch verlassen will. Dann müsste ich aber erheblich mehr über eure Hinweise und Ratschläge wissen. Ich halte Ausschau nach einem Herrn Beutlin, der ein Geheimnis bei sich trägt, das mich und meine Freunde angeht. Dann schaut nicht so finster. Ich werde das Geheimnis vorsichtiger bewahren als ihr, und Vorsicht ist vonnöten. Beobachtet jeden Schatten. Schwarze Reiter sind durch Bre geritten. Einer kam am Montag den Grünweg herunter und ein zweiter kam den Grünweg von Süden herauf. Es mag sein, dass ihr aus Bre herauskommt, solange die Sonne scheint, aber ihr werdet nicht weit kommen. Sie werden euch in der Wildnis überfallen und sie sind entsetzlich. Ihr könnt es mit meiner Belohnung halten, wie ihr wollt. Aber ich kenne alle Länder zwischen Auenland und Nebelgebirge. Ich habe sie seit vielen Jahren durchwandert. Streicher kann euch auf Pfaden führen, die selten begangen werden. Herr Unterberg, wollt ihr ihn haben? Wer ist da? Ich bin's, Butterblume. Kann ich euch einen Augenblick sprechen, Herr Unterberg? Es ist Folgendes. Ich war nämlich gebeten worden, nach Hobbits aus dem Auenland auszuschauen. Und besonders nach einem mit Namen Beutlin. Und? Was hat das mit mir zu tun? Man hat mir gesagt, dass der unter dem Namen Unterberg reist. Wer ist Mann? Das war Gandalf, wenn ihr wisst, wen ich meine. Ein guter Freund von mir. Vor 3 Monaten gab er mir einen Brief. Hier ist er. Herrn Frodo Beutlin, Hobbingen, Auenland. Ein Brief für mich von Gandalf? Ah, dann seid ihr's also. Ja. Ich sollte ihn nach Hobbingen schicken, aber ich konnte keinen finden, der ihn ins Auenland gebracht hätte. Und dann habe ich alles vergessen. Jetzt wird Gandalf mir das Bier sauer werden lassen, fürchte ich. Und nun seid ihr hier. Und die Schwierigkeiten sind offenbar nicht fern. Was meint ihr damit? Die schwarzen Männer. Sie suchen Beutlin. Sie standen an meiner Tür. Mir standen die Haare zu Berge. Jeden haben sie gefragt, den ganzen Weg bis nach Archet. Dann dieser Herr Streicher da hinten, der hat auch Fragen gestellt. Jawohl. Was will der von euch? Er darf alles hören. Also, an einen Waldläufer würde ich mich nicht gerade wenden, so abgerissen, wie der aussieht. An wen würdet ihr euch denn wenden? An einen fetten, vergesslichen Gastwirt, der seinen eigenen Namen nur deshalb behält, weil ihn seine besoffenen Kunden den ganzen Tag lang brüllen? Herr Beutlin und seine Gefährten können nicht hier im Pony bleiben und nach Hause können sie auch nicht. Wollt ihr mit ihnen gehen und ihnen die schwarzen Männer vom Leib halten? Ich? Bre verlassen? Niemals. Aber was bedeuten die Schwarzen? Wo kommen sie her? Die schwarzen Reiter kommen aus Mordor. Bewahre uns. Das ist die schlimmste Nachricht, die zu meinen Lebzeiten Bre erreicht hat. Was können wir tun? Lasst Herrn Unterberg heute Nacht als Herrn Unterberg hierbleiben und vergesst den Namen Beutlin, bis er weit fort ist. Wir können nur hoffen, dass die Reiter noch nicht zurückkommen. Wo ist denn Mary? Wir können ihn nirgends finden. Ich fürchte, er macht immer noch seinen Rundgang. Ich werde gleich jemanden schicken, der nach ihm sucht. Gute Nacht. Als Sam und Pippin den dunklen Waldläufer erblickten, setzten sie sich kleinlaut in eine Ecke und blieben ganz still. Nun, Herr Beutlin, wollt ihr mich haben? Ich weiß es noch nicht. Zuerst werde ich Gandalfs Brief lesen. Lieber Frodo, schlechte Nachrichten haben mich erreicht. Ich muss sofort aufbrechen. Du gehst besser aus Beutels entfort und verlässt Auenland spätestens vor Ende Juli. Ich werde zurückkommen, sobald ich kann. Und ich werde dir folgen, falls du schon fort bist. Es mag sein, dass du unterwegs einen Freund triffst. Einen Menschen. Schlank, dunkel, groß, von manchen Streicher genannt. Er weiß über unsere Angelegenheit Bescheid und wird dir helfen. Mach dich nach Bruchtal auf. Dort werden wir uns, hoffe ich, wieder treffen. Wenn ich nicht komme, wird Elrond dir Rat geben. In Eile, dein Gandalf. PS, benütze ihn nicht, aus welchem Grund auch immer. Wandere nicht nachts. PPS, vergewissere dich, dass es der richtige Streicher ist. Es gibt viele merkwürdige Menschen auf den Straßen. Sein wirklicher Name ist Aragorn. Warum habt ihr mir nicht gleich gesagt, dass ihr Gandalfs Freund seid? Es hätte Zeit gespart. Wirklich? Würde einer von euch mir geglaubt haben? Aber woher wissen wir, dass ihr der Streicher seid, von dem Gandalf gesprochen hat? Wackerer Bursche. Pass auf. Wenn ich den richtigen Streicher getötet hätte, könnte ich jetzt auch dich töten, Sam Gamgee. Wenn ich hinter dem Ring her wäre, könnte ich ihn jetzt haben. Jetzt. Aber ich bin zum Glück der richtige Streicher. Ich bin Aragorn, Arathorns Sohn. Und wenn ich durch Leben oder Tod euch retten kann, dann will ich es tun. Und morgen früh werde ich euch führen. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Wen? Zum Teufel, sprich doch! Die schwarzen Reiter. Wo? Hier im Dorf. Ich habe einen kleinen Bummel gemacht, drohte mich aus unter der Laterne. Und plötzlich überlief es mich eiskalt. Ich sah das näher kriechen, hörte es keuchen und schnüffeln. Aber ein Pferd war nicht da. Jedenfalls muss ich ohnmächtig geworden sein. Der schwarze Atem. Was machen wir jetzt? Hier bleiben und nicht in eure Zimmer gehen. Sie haben bestimmt herausgefunden, welche es sind. Ja. Lasst uns zusammenbleiben. Am nächsten Morgen wachten sie auf und erfuhren als erstes vom aufgeregten Wirt, dass die Ponys weg waren. Die Stalltüren waren in der Nacht aufgebrochen worden. Nach langem Herumfragen konnten sie ein kränkliches altes Pony kaufen. So luden sie alle Vorräte auf das Tier und verabschiedeten sich von Butterblume. Sie ließen das Dorf Bre hinter sich, machten einen Bogen und nahmen ihre östliche Richtung wieder auf. 3 Tage hörten sie kein anderes Lebewesen, außer Vögeln und Füchsen, Fliegen und Mücken. Der nächste Tag, der 4., war eine Qual. Es war heiß und sie wurden gestochen und überall zirpte es laut und hart auf eine fast bösartige Weise. Die Nacht war nicht besser. Frodo war unfähig, die Augen zu schließen. Als er so dalag, schien es ihm, als sähe er ein Licht am fernen östlichen Himmel. Es war nicht die Morgendämmerung, denn dafür war es noch zu früh. Was ist das für ein Licht? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es von der Wetterspitze. Wir könnten bis morgen Mittag dort sein, wenn wir gerade drauf zuhalten. Hoffentlich werden wir Gandalf dort finden. Ja, aber die Aussicht ist schwach. Sofern wir nicht durch schieres Glück fast gleichzeitig auf der Wetterspitze eintreffen, werden wir uns verpassen. Denn weder er noch wir werden uns ungefährdet lange dort aufhalten können. Wieso? Es gibt viele Vögel und Tiere in diesem Land, die uns sehen können, wenn wir dort auf der Bergspitze stehen. Nicht allen Vögeln kann man vertrauen. Und es gibt andere Späher, die noch böser sind. Du bringst es fertig, dass ich mich ganz einsam und unbehaglich fühle. Den ganzen Tag schleppten sie sich fort, bis der kalte und frühe Abend hereinbrach. Eine unheimliche Stille hüllte sie ein. Es war schon Nacht, als sie endlich Halt machten und ihr Lager unter ein paar verkrüppelten Erlen an einem Bach aufschlugen. Sie stellten zum ersten Mal Wachen auf. Am nächsten Morgen fanden sie einen deutlich sichtbaren Pfad. Wer hat bloß diesen Pfad angelegt? Und wofür? Er gefällt mir eigentlich nicht so recht. Er sieht so nach... Nun ja, der sieht nach Grabunholden aus. Gibt es hier Hügelgräber? Nein. Dieser Pfad wurde zur Versorgung des Wachturms auf der Wetterspitze gebraucht. Amon-Sul wurde er genannt. Er wurde niedergebrannt und geschleift. Und nichts blieb von ihm als ein zusammengestürztes Rund, wie eine raue Krone auf dem Kopf des alten Berges. Da war er einst hoch und schön. Es heißt, dass Elendil dort stand, als er Ausschau hielt nach Gil-galad, der aus dem Westen kommen sollte, in den letzten Tagen des Bündnisses. Und wer war Gil-galad? Gil-galad war ein Elbenfürst. Sein Schwert war lang, sein Speer war kühn. Doch lange schon ritt er davon. Sein Stern versank in Düsternis, in Mordors finsterem Verlies. Schön. Mach doch weiter, Sam. Weiter weiß ich nicht. Ich habe es von Herrn Bilbo gelernt, als ich ein Junge war. Er wusste, dass ich gern von den Elben hörte. Und er hat das Gedicht selber geschrieben. Hat er nicht. Es gehört zu einem Lied in einer alten Sprache, das Gil-galads Untergang heißt. Bilbo muss es übersetzt haben. Es war noch viel länger. Alles über Mordor. Diesen Teil habe ich nicht gelernt, weil dabei fuhr es mir immer kalt über den Rücken. Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst einmal diesen Weg gehen würde. Nach Mordor gehen? Ich will hoffen, dass es dazu nicht kommt. Psst, sprech den Namen nicht so laut aus.